Erster Melchisedek war König von Salem. Er war auch Priester von Gott, dem Höchsten. Abraham kam von einem Krieg zurück. Melchisedek traf Abraham und gab ihm Gottes Segen. Zweiter Abraham gab Melchisedek einen Teil von allem, was er hatte. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Salem bedeutet König des Friedens. Dritter, wir wissen nichts über Melchisedeks Vater oder Mutter. Wir kennen seine Familie nicht. Sein Leben hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist wie Jesus, der Priester für immer ist. Vierter, seht, wie wichtig Melchisedek ist. Sogar Abraham gab ihm einen Teil von dem, was er hatte. Fünfter, die Priester aus der Familie Levi bekommen auch Geld vom Volk. Das ist Gottes Gesetz. Sie bekommen Geld von ihren Brüdern, obwohl alle von Abraham kommen. Sechster, Melchisedek war nicht aus der Familie Levi. Aber er bekam Geld von Abraham. Und er gab Abraham Gottes Segen. Abraham hatte Gottes Versprechen. Siebter, es ist klar, der, der segnet, ist wichtiger als der, der gesegnet wird. Achte, normale Menschen bekommen Geld. Aber Melchisedek bekommt Geld. Es ist bewiesen, dass er lebt. Neunter, man kann sagen, sogar Levi gab Melchisedek Geld durch Abraham. Zehnter, Levi war noch nicht geboren. Er war noch im Körper von Abraham, als Melchisedek Abraham traf. Elfter, die Priester aus der Familie Levi sollten das Volk zu Gott führen. Aber das hat nicht gut geklappt. Darum musste ein anderer Priester kommen. Er sollte wie Melchisedek sein, nicht wie Aaron. Zwölfter, wenn sich das Priestertum ändert, ändert sich auch das Gesetz. Dreizehnter, wir sprechen hier von Jesus. Er kommt aus einer anderen Familie. Niemand aus dieser Familie dürfte am Altar dienen. 14. Es ist bekannt, Jesus kommt aus der Familie Juda. Mose hat nichts über Priester aus dieser Familie gesagt. 15. Es ist noch klarer, dass ein anderer Priester kommen muss. Er ist wie Melchisedek. 16. Er wird nicht Priester, weil es ein Gesetz sagt. Er wird Priester, weil er ein Leben hat, das nie endet. 17. Gott sagt über ihn, du bist Priester für immer. Du bist wie Melchisedek. 18. Ein altes Gebot wird weggenommen. Es war schwach und hat nicht geholfen. 19. Das Gesetz hat nichts perfekt gemacht. Aber jetzt haben wir eine bessere Hoffnung. Durch Jesus können wir zu Gott kommen. 20. Gott hat einen Eid geschworen. Die alten Priester wurden ohne Eid Priester. 21. Aber Jesus wurde mit einem Eid Priester. Gott hat gesagt, der Herr hat geschworen. Er wird es nicht bereuen. Du bist Priester für immer. 22. Darum ist Jesus der Bürger für einen besseren Bund. 23. Es gab viele Priester. Aber sie mussten sterben. 24. Jesus lebt für immer. Darum ist er für immer Priester. 25. Darum kann Jesus alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt immer und spricht für sie mit Gott. 26. Wir brauchen einen solchen Hohenpriester. Er ist heilig, ohne Fehler, rein. Er ist anders als die Sünder. Er ist höher als der Himmel. 27. Die Hohenpriester müssen jeden Tag Opfer bringen. Zuerst für ihre eigenen Sünden, dann für die Sünden des Volkes. Aber Jesus musste das nur einmal tun. Er hat sich selbst geopfert. 28. Das Gesetz macht Menschen zu Hohenpriestern, die Fehler haben. Aber Gott hat einen Eid geschworen. Darum ist Jesus, sein Sohn, für immer perfekt.